Verteiler mit Kapit um Hilfe, Digga. Drei Kaps warst nur für meinste Mal. Rennt mit Adiana, dann lass mal dein Kleinkinder. Digga, Wäscher braucht den Scheißzimmer. Hasuna Weller macht den Turn schlimmer. Gangmember wollen den Band schneller. Vieles Parra bringt den miese Leilas. Schimas die Klappmesser Band, denn er wollen die großen Scheine, werd mich niemals ändern. Puh, Digga, ficke Kuba Putas. Auf weiße Bruder, wenn sie noch mehr ludern. Lass dein Bruder, Bruder, nur vom Schreck vom Licker. Peach, Dicker, Aro, Peter, Futter. Negro, Negro wollen die Scheine bunter. Niemand zieht mich runter. Acho, kämpf im Umsatz. Bin wacher, Bibo, guck nach Dachario. Mit Sattler, Dilo, nachts im Bassa, Trico, Scheiß auf Spilo, Primo, Migo, spar für Kilo. Luco, Squad, Amigo, Suf, Bandito, Rino. Kaffa, Kaffa. Kaffa, Kaffa, 44 Schlotter. Kaffa, Kaffa, Kaffa, Kaffa, Lukas Paprika. Nero, Kaffa. Vatu Mulato. Flexa Vanessa. Vatu Mulato. Chico Bandito. Vatu Mulato. Flexa Vanessa. Vatu Mulato. Henness Lika. Vatu Mulato. Chico Bandito. Vatu Mulato. Luco Gang. Vatu Mulato. Negro, Negro, Kapitifa, Aggressiva, Kicke, Dreck im Villa, will die Bauchtasche voll, Papi Lila, auftreten, aussehen, Sattler, Lila, jedes Hotel und Leica Mobile, Tenner, Handy, passend, Täter, Vorfall, pass du nicht auf, ist mit Freiheit vorbei, will Kaspar's auf Handy in Hotel Dubai, Ue, Luciano Loco, Luciano Loco, Luciano Loco, Luco, Gang, Member, Lucio, Illegalo, Afrikano, Südkontinent, Republik, Soldat, Mosambik, Maputo, Maputo, ich bin die Soldat, Negro Flex, Puto Flex im Käppi vom Boss, ripp deine Sippschaft im dunklen Bankrott. Lass mal dein Kinderfilm, bretter dein Kopf. Negro, Puto, Puto, komm ich Stecher Jugos. Habibo, Migo, immer voll im Video. Yamamoto, Nigo, Flexer, Primo. Brecher, Brecher, Jacke, Schage, Kilos. Puto. Vatu Mulato. Flexer, Vanessa. Vatu Mulato. Chico Bandito. Vatu Mulato. Flexer, Vanessa. Vatu Mulato. Hennessy, Licker. Vatu Mulato. Chico Bandito.